Hallo, das ist das Ende des Podcasts. Wie immer mit Jürgen, Dominik und mir, Philipp. Und was soll ich sagen, hier kommt nichts mehr. Das hier ist nur eine kurze Folge, die euch sagt, dass der Podcast wirklich zu Ende ist und hier nichts mehr kommt. Da schüttelt sich sogar mein Hund gerade hier vor lauter Verzweiflung. Aber also das Ganze, was wir im Vorgespräch jetzt besprochen haben, dass wir einen roten Button auf die Website hauen, wo we turn down the podcast, das war alles nur ein Scherz, oder? Das würde ja jetzt wieder ganz schön Arbeit machen eigentlich. Ja, das wollen wir nicht. Wo kriegen wir einen roten Button dieser Tage her? Ich kann dir aber einen Link, wir nutzen einfach den roten Button, den ich eh in solchen Fällen gerne verschicke. Wir können ja den Link vielleicht in die Shownotes stellen. Da gibt es einen schönen roten Button. Das ist ein bisschen befriedigender, als einfach jetzt keine neue Folge mehr zu haben, wenn man aktiv was tut. Wenn man aktiv dann diese Webseite aufruft und das Internet runterfährt. Und dann kann man auch einfach ausschalten und rausgehen und die Natur genießen, mit dem Hund spazieren gehen, den Nachbarn zuwinken, mal ein Gespräch führen. Das ist jetzt ein bisschen wie das Ende von Monkey Island oder von Löwenzahn. So ein, ey, mach mal aus, mach mal was anderes. Ihr seid ja immer noch da. Genau so. Das war eine ganz schlechte Peter Lustig Imitation, es tut mir leid. Ich habe ein bisschen Angst gekriegt, wenn ich ehrlich bin. Es tut mir sehr leid. Ich habe neulich einen sehr ausführlichen Text darüber gelesen, dass eben dieses ganze kinderfeindliche Zeug sehr, sehr ungerechtfertigt in den Mund gelegt wurde. Das war doch einfach dieses, er sagt halt irgendwie so, Kinder sind schmutzig und laut und wild, deswegen ist es doof für die zu drehen, weil die wollen lieber spielen und deswegen macht er es auch ungerne. Und es wurde ihm hingedreht als ein, ja, der hasst Kinder. Ja, genau. Da habe ich neulich einen sehr, sehr ausführlichen, also offensichtlich sitzt da noch ein Stachel relativ tief, denn da gab es sehr ausführliche Artikel dazu neulich. Aber lebt der überhaupt noch? Ist der in der wohlverdienten Rente oder ist der schon verstorben? Ich habe kürzlich eine Doku über den gesehen, was jetzt natürlich nichts sagt. Ich weiß nicht genau, wie alt die ist, aber ich glaube nicht länger als 5 Jahre. Und da war dann ein, naja, er hat halt irgendwann Löwenzahn abgegeben aus gesundheitlichen Gründen. Er hat es eigentlich gern noch weitergemacht. Ah, okay. Und jetzt macht er so. Er wäre in Rente halt tatsächlich, ja. Okay. Genau. Wir könnten mal eine Liste aufstellen mit berühmten Leuten, die nicht in A dran waren, die in der Zeit, die wir diesen Podcast machen, verstorben sind. Wir können es aber auch machen lassen. Das sind vor allen Dingen viele Fußballer, scheint mir. Echt? Dann machen wir es nicht. Dann machen wir es auf keinen Fall. Franz Beckenbauer. Aber können wir vielleicht als Alternative zur Phrase sterben oder das zeitliche Segnen einfach das Ach machen, etablieren? Ach du liebe Zeit. Ne, wir hatten ja immer gesagt, die nicht mehr unter uns weilen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir unseren Podcast synonymisieren sollten mit das Leben beenden. Nein, aber einfach mal, es geht ja darum, einfach mal ein Ende zu finden. Das ist das ist ja auch schön, wenn man das im Leben schafft, wirklich zu einem Ende zu gelangen und nicht plötzlich rausgerissen zu werden. Ne? Aber also das ist ja eine Staatspension oder so nennen, so üppige. Ich würde es eher mit einer üppigen Pension so gleichsetzen wollen so. So, mehr was als genau? Genug Zeit, mehr als genug Geld und mehr als genug Lebensfreude. Du meinst dann so. Der Frühstücksdirektor unter den Podcasts. Ja, exakt. So. Ich stelle mir quasi ein Staatstierdirektor, Tiergartendirektor vor, der so völlig absurd hoch eingestellt war und dann irgendwann mit 65 in die Rente gegangen ist und jetzt mehr netto verdient als Pension als wir drei zusammen. Und jetzt jeden Tag am Dutzendeich Enten füttert, weil er innerlich total leer ist in seinem Leben. Okay. Ja, aber nein, stopp, das hat jetzt wieder was Negatives so. Er backt auf höchstem Niveau mit fantastischen, edlen Zutaten extra das Brot für die Enten. So aber Enten sollen doch gar kein Brot kriegen davon, wenn ihr wirklich krank. Ja, okay, dann weiß ich auch nicht. Ich soll den Felix noch lieb grüßen. Der hat die Tage seine Ach-Aufkleber aufgeräumt und ist ganz traurig gewesen. Dann habe ich ihm versprochen, ich grüße ihn nochmal. Es gibt sehr, sehr viele Menschen, die mir auch geschrieben haben in dem Umfeld. Und kurz gesagt, ein vielen, vielen lieben Dank. Es ist sehr, sehr schön zu sehen, wie viele Leuten das was bedeutet hat und auch immer noch bedeutet. Und was soll ich sagen? Wir werden zumindest schauen, dass wir jetzt den Podcast, den wir jetzt natürlich ein Stück weit einmotten, aber weiter zugänglich halten. Das heißt, vielleicht verschwindet irgendwann peu à peu Inhalte der Webseite oder ähnlichem. Aber die Audiodaten wollen wir auf jeden Fall online archivieren. Ob es dann auf archive.org landen wird oder anderswo, ist noch nicht klar. Aber die alten Folgen nimmt uns keiner weg. Die werden wir online stellen und online lassen. Ja, also das ist mal das Minimum, genau. Also es werden auf jeden Fall die Folgen weiter verfügbar sein. Da werde ich mich persönlich für stark machen. Ich glaube auch die Webseite. Da stehe ich mit meinem Namen. Ja, ich glaube auch die Webseite wird weiter bestehen. Die reißt kostenmäßig, glaube ich, auch nicht raus. Das Audio wird irgendwo hinwandern, aber wenn man den Feed einfach abonniert lässt, dann kann eigentlich nichts passieren. Dann, wenn ihr in 10 Jahren nicht mehr, also ich lehne mich mal aus dem Fenster, wenn ihr in 10 Jahren einen Podcatcher aufruft, mit dem Feed, den ihr jetzt in eurem Podcatcher habt und irgendeine Folge von 8 nicht mehr erreichbar ist, dann schickt Dominik euch Blumen. Nein! Ihr stellt es so hin, als wenn jeder total traurig wäre, dass der Podcast aufhört, aber dabei hat uns Jana geschrieben und hat einfach nur kommentiert, es ist schön, euch nicht mehr zu hören. Danke, Ausrufzeichen. Schau, wir geben uns Mühe für alle unsere Hörenden. Ah, frage mich ja, also nach wie vor, ob das Spam ist oder nicht. Also das ist der geilste Spam aller Zeiten. So kontextsensitiv. Ist das ein Podcast, der aufhört? Ich glaube, sie hat sich aber echt Mühe gegeben dabei, weil ich glaube, sie hat noch einen Kommentar hinterlassen, oder? War das nicht die auf 2 Folgen aber kommentiert also hat neulich? Tatsächlich, wenn ich mir das jetzt anschaue, diese E-Mail-Adresse, die dieser hinterlegt hat, das ist gar nicht mal so spammy. Das ist Jana und dann ich quasi antworte da jetzt mal. Tag und Monat und 1968@gmail.com. Ich schicke ihr jeden Tag eine Audionachricht auf diese E-Mail-Adresse. Wie geil. Lang? 10 Jahre also, lang, bis es Blumen gibt. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich nichts Besseres mit meiner Zeit anzufangen weiß. Also ich schreibe mir das jetzt in meinen Kalender, pass auf. Dominik an Blumen erinnern. In 10 Jahren. Vor allem, ihr habt nicht limitiert, dass es nur die erste Person ist, ne? Nicht wie bei den damaligen Blumen, sondern das ist ja, aber nur wenn, jede nur Person. Wenn, ja, nur wenn jemand ein Audio findet, das nicht erreichbar ist. Ja, und ich habe ja eigentlich schon mehr als deutlich geschrien, nein. Ja, das ist in 10 Jahren. 10 Jahre sind lang, Dominik. Da kannst du dir das nochmal überlegen. Ja, das klingt auch sehr vernünftig. Filippo, hast du noch Sinnvolles dieser Konversation hinzuzufügen? Ein kurzes, wir hatten es zwar letzte Folge schon, aber wo kann man euch weiterhin hören, wo kann man euch weiter erreichen? Jürgen? Naja, hauptsächlich in der Podcast-Brause im Moment, da wird es jetzt noch eine Folge geben Anfang Mai, am 8. Mai, dann macht die Podcast-Brause eine Sommerpause und wir werden in der letzten Folge der 2. Staffel werden wir verkünden, ob und wie und wann es da vielleicht dann nach einer Pause weitergeht. Ansonsten werde ich, glaube ich, für meinen Arbeitgeber einen neuen Podcast starten, das wird ganz cool, da habe ich gerade schon ein ganz cooles Konzept, noch keinen Namen, aber ich glaube, wenn ihr mir auf den üblichen Kanälen verbunden bleibt, kriegt ihr es vielleicht mit. Die andere Sache, die ich neulich mal angedeutet habe, liegt erstmal auf Eis. Da wird, glaube ich, nichts draus. Aber ich bin auch so beschäftigt und ich glaube, man kann mich auch so hören. Das sollte reichen. Ach nee, die Schmerzenssache gibt's auch noch. Habe ich ganz vergessen. Die Schmerzenssache werde ich auch noch weiter betreiben. Dominik, wo finden dich Leute? Sollte ich in Sachen Podcast jemals wieder irgendwas tun, werde ich das wahrscheinlich auf Twitter nunmehr X kundtun. Aber im Moment ist. Damit es auch ja keiner mitkriegt. Ja. es gibt. Ich sag's dem Jürgen einfach, der lässt es dann mit. Sehr gut. Und mich könnt ihr hören weiterhin bei Philipps Podcast-Pastete. Jetzt als Mitglied von Entbehrliches und vor allem bei Wurstius und Käslinde. Dem Podcast mit der Herzdame, der sehr, sehr viel Spaß macht. Yay! Coolio, dann. So, jetzt Jungs. Klickt alle mal auf den Link in den Shownotes und schaltet euer Internet aus und dann macht ihr das, was ich euch vorhin schon mal. Ich wiederhole mich jetzt nicht nochmal. Also, wir können jetzt hier, glaube ich, die Stopptaste drücken. Adieu! Tschüssi, macht's gut. Macht's gut. Macht's gut. Hab euch alle lieb. Das Witzige ist, dass das auch ein roter Knopf ist bei mir. You have now safely shut down the Internet. Seid nett zueinander. Oh nein, scheiße, dann kann man das Audio ja auch nicht mehr. Dann muss der Dominik wirklich blumen. Ich glaube, ich fahre es wieder hoch, das Internet. Wo ist denn der Knopf dafür? Gute Nacht, Josh.